WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, einer neuen Talkwoche. Und wir sind jetzt die ersten 13 Minuten unter uns hier im Radio. Das Fernsehen kommt ein bisschen später dazu. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen wie immer montags mit einer freien Themennacht, einer offenen Talkrunde. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute und in dieser Woche ist die Erika, 65. Guten Morgen, Erika. Guten Morgen. Liebe Erika, schön, dass du da bist. Ja, schön auch von dir. Ja, weswegen rufst du an? Ja, ich hatte jetzt ja schon den Mitarbeiter da erläutert gehabt und ich hatte jemanden kennengelernt und wie wird sich jetzt erklären? Ich bin schon öfter Busfahrer und ich bin was bist du? Er ist Busfahrer. Ja, okay. Ja. Und ich bin ja schon öfter mit ihm mitgefahren. Ja. Und er hatte mich laufend schon also im Auge gehabt, ja, im Visier. Ach so, ja. Du bist durch Zufall so mit ihm mitgefahren zunächst? Nee, nicht durch Zufall. Ja, im Grunde genommen schon, ja. Ja. Ja, aber dann, als wir dann beide mal im Bus alleine waren, alle Fahrgäste waren ausgestiegen gewesen. Mhm. Also Linienbus ist das. Genau. Da waren wir beide alleine, da hat er sich umgedreht und hat mich angesprochen und bin dann nach vorne gegangen, hat er mich dann zum Kaffee eingeladen und so weiter und so fort. Das ist ja toll. Warst du denn extra sitzen geblieben, bis die Gäste alle raus waren? Nein. Es waren nämlich nicht mehr drin. Ach so. Es waren nur zwei drin. Und jedenfalls... Dann seid ihr Kaffee trinken gegangen? Nee. Das war ja spätabends noch gewesen. Ja. Ja, und dann, was heißt spät abends, das war so gegen 7 Uhr, ich war dann noch einkaufen und dann hatte er gesagt, dann und dann fährt er wieder zur Tour und ich sollte mich beeilen, denn seine letzte Tour und wie gesagt, also soll ich mit ihm zurückfahren. Mhm. Naja, und als ich dann zurückkam, stand er auch noch da und jedenfalls sind wir dann so ins Gespräch gekommen, ja, und was soll ich sagen, also wir haben uns unterhalten, Dann hat's gefunkt, oder wie? Ja, aber wie, bei mir jedenfalls. Bei ihm muss ja schon vorher gewesen sein, denn wie gesagt, er hat ja schon laufend Andeutung gemacht gehabt, ja. Naja, und... Wie alt ist denn der Knabe? 50. 50? Mhm. Hast du dir immer einen jungen Hüpfer ausgesucht? Genau. Okay, ja. Also das ist ja schon mal ein toller Anfang. Er Busfahrer, du bist Gast im Bus und dann kommt ihr in Kontakt. Ja, genau. So, genau. Wie lange liegt dieser Erstkontakt jetzt zurück? Im Januar war das schon. Ah, so im Januar. So, wie hat sich die Sache denn jetzt weiterentwickelt seitdem? Ja, und dann hatten wir uns verabredet gehabt. Und er wollte mich dann zu Hause besuchen, wollte meine Telefonnummer haben, meine Anschrift haben, habe ich ihm auch gegeben. Naja, und dann hat er sich gemeldet und jedenfalls wollte er dann kommen, ist aber nicht dazu gekommen, weil er sich dann vorher entschuldigt hatte. Er hat starke Fahnenschmerzen und so weiter und so fort, was ja auch stimmt, er war ja noch krankgeschrieben. Mhm. So, aber dann kam es am 5. Februar, war es dann soweit, da hat er sich bei mir nochmal gemeldet, da war ich gerade einkaufen, war die Verbindung unterbrochen, und dann, aber dann, wie gesagt, kam die Verbindung noch einmal zustande und dann, wie gesagt, kam er dann am 5.2. und dann, ging es denn dann los mit zwischen euch beiden? Ja, genau. Bist du denn, kann man sagen, jetzt eine fröhlich verliebte Frau? Genau. Nee, fröhlich nicht, aber verliebt. Enttäuscht? Mhm. Warum enttäuscht? Er war wahrscheinlich auch von mir enttäuscht, weil, wie gesagt, ich hatte seit 14 Jahren also nichts mehr mit dem Mann zu tun gehabt und ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen blöd angestellt. Beim Sex? Genau. Ach so. Ja. Ach, ach so, das hat nicht so gut funktioniert, der Sex. Richtig. Hattet ihr nur einmal Sex bisher? Ja. Wie krumm und schief ist es denn gelaufen? Ja, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt. Also, was heißt das? Ja, naja, ich war nicht so richtig, ich war verkrampft gewesen und so weiter und so fort, ja. Ja, gut, aber das kann ja mal passieren. Ja, sicher, klar. Wie, und dann danach hat er sich zurückgezogen? Genau. Wann war denn der erste Sex? Am 5.2. Ach so, direkt am 5.2. Ah, verstehe. Ja. Und nun haben wir schon Juli bald. Ja, eben. Hast du ihn danach gar nicht mehr gesehen? Doch, ich habe ihn schon öfter getroffen. Aber er hat mich dann auf der Straße gegrüßt und so weiter und so fort. Aber sonst war weiter nichts gewesen. Ich denke mal, er war enttäuscht gewesen von mir. Hat der denn direkt nach diesem missglückten Sex eine Bemerkung zu dir gemacht? Nein, keine. Wie war denn die Stimmung nach dem Sex? Nicht besonders. Habt ihr noch ein bisschen zusammengesessen? Ja, nicht lange. Er musste ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Und dann hat er sich gar nicht mehr großartig gemeldet danach. Eben drum. Ist er denn eigentlich überhaupt solo? Ja, ich habe ihn gefragt, er sagte ja. Und ob ich ihm das glauben soll, man weiß es nicht. Vielleicht suchte der einfach nur schnellen Sex und das hat nicht gleich so... Ich glaube ja, Erika, wenn der auch etwas verliebt in dich gewesen wäre, hätte... wäre das nicht so schwerwiegend gewesen, dass der Sex beim ersten Mal nicht klappt. Das kann sich aber im zweiten, dritten, vierten Mal kann sich das ja einrenken. Ja, sicher, denke ich auch. Also, das ist ja nun kein Grund, aber das deutet ja eigentlich darauf hin, dass der kein großes Interesse an dir als Frau hat, als Mensch hat. Ja. Kann ja möglich sein. Aber wie gesagt, ich war aber noch so enttäuscht gewesen. Und wie gesagt, ich habe ihn ein paar Mal getroffen und jetzt auch wieder mit ihm in den Bus gefahren, vorige Woche erst. Ja. Und da hat er auch Hallo und so gesagt und Aber mehr nicht? Nee, eigentlich nicht. Jetzt warst du so lange alleine und hattest auch keinen Sex. Mm-mm. Und dann passiert sowas, dann ist man, das haut einen ja schon um, ne? Das haut den vom Hocker, ja. Ja. Man macht sich Hoffnung, man freut sich und denkt, vielleicht könnte das was werden. Und vor allen Dingen das erste Mal im Bus, wo wir da alleine gewesen sind, war der bloß 10 Minuten, hat er Pause gehabt, da hätte er mich ja am Tor schon flach gelegt. Ja, aber habe ich gesagt, nee, so schnell nicht. Ja. Und dann, wie gesagt, dann kam es am 5.2. dazu. Also du hast den immer noch im Kopf. Immer, aber wie? Erika, einfach nicht im Kopf. Da musst du jetzt aber gegen angehen. Ja, ich weiß, aber... Also nochmal, um es ganz klar zu stellen, der hat sich von sich aus nicht mehr gemeldet bei dir? Naja, er hat meine Telefonnummer gehabt, oder beziehungsweise hat sie noch, aber er hat sich nicht gemeldet. So. Und wie gesagt, wir haben uns zwischendurch mal getroffen. Ja, aber durch Zufall, ne? Richtig. Hast du denn noch ein paar Anläufe danach gemacht, um ihn zu sprechen oder zu... Ja, sicher. Und wie hat er darauf reagiert? Ja, er hat gesagt, er ruft mich an, aber... Hat's nie getan. Er hat so viel Arbeit und so weiter und so fort und er ist, Ich muss ein hartes Urteil fällen, Erika. Mhm. Der will nichts von dir. Naja. Mhm. Und so traurig das ist... versuch den aus deinem Kopf rauszukriegen. Ja. Gott sei Dank ist ja noch nicht so viel passiert, sonst wäre es ja noch schmerzhafter, wenn ihr vielleicht jetzt ein halbes Jahr zusammen gewesen wärt oder so. Ja, ist richtig. Aber ich kann schon verstehen, wenn man so lange solo war und 65 Jahre alt ist, dass man sich natürlich dann große Freude hat und Hoffnungen macht, dass was werden könnte. Ja. Und ich hatte ihn ja auch zwischendurch mal einen Brief geschrieben gehabt und hatte ihn noch übergeben im Brief. Und jedenfalls... du hast mir einen Brief geschrieben, weil er zu mir gesagt hat, er muss immer an mich denken und so weiter und so fort. Und ich habe es genau umgekehrt. Und da habe ich dann geschrieben, warum müssen Männer immer so lügen? Ich weiß ja nicht, ob ich mich verletzt habe oder was, ich weiß keine Ahnung. Wann hast du diesen Brief ihm gegeben? Das war vielleicht so 3-4 Wochen später. Und kam auch keine Reaktion danach? Eigentlich nicht. Nee. Aber heute habe ich ihn wieder mit dem Bus vorbeifahren sehen und ich stand da, also ich bin beim Verein da, ich koche da und backe da und mache so allerhand Sachen und da ist er vorbeigefahren, da stand ich da mit dem Mann da und da hat er dann geguckt gehabt, ja, wahrscheinlich hat er mich dann erkannt und dann nochmal geguckt, aber naja. Das heißt, es besteht schon die Gefahr, dass du ihn immer wieder mal siehst? Ja, sicher. Das kann man nicht umgehen, weil du da die Strecke fahren musst. Richtig. Ja, naja, aber so wie du es sagst, dann muss es wohl sein. Ich glaube schon. Hast du denn das schon versucht, so in den letzten Wochen, ihn aus dir rauszudrängen? Mich ihn aufzudrängen? Nee, ihn aus dir so rauszudrängen, dass du nicht mehr an ihn denkst. Hast du das versucht? Nee, ich hab versucht, aber es geht nicht. Es geht mir einfach nicht auf den Kopf. Musst du nochmal ran. Vor allen Dingen vorher, wo er mich da laufend da schon im Bus da immer so beobachtet hat und so weiter und so fort, ja, habe ich ja kein Interesse an ihm gehabt. Und dann mit einem Mal, als er mich dann mal angesprochen hat, dann kam zwar, also weiß ich nicht, erklärst du dir, dass du beim Sex da so verkrampft warst? Ausschließlich, weil du so lange keinen Sex hattest? Denke ich mal. Warst du denn früher eher locker in Sachen Sex? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ja, da ist man aufgeregt und... Ja, sicher. Neue Situation. Genau. Erika, du musst jetzt deine ganze Kraft zusammennehmen und... Ihn vergessen. Du musst dich da ganz schnell entlieben. Ja. Wie gesagt, das ist noch nicht so ganz schlimm, weil es noch nicht so lange... Es war eigentlich war ja noch nichts. Ja. Naja, und hatte mich ja dann auch gefragt, wie alt ich bin. Und da habe ich ihm gesagt, 65, und er ist dann gerade 50 geworden. Ne? Und da sagt er zu mir, was sagt er? Ich hätte dich gerade auf 55 richtig geschätzt, sagt er. Und dennoch so sexy mit 65. Ach so. Ja, kann sein, dass er auch noch verschreckt ist. Ne? Kann vielleicht auch noch sein. Ja, denke ich mal auch. Liebe Erika, ich wünsche dir, dass du schaffst. Und ja, dass du nicht mehr so oft an den denken musst. Ja, alles gut, alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Schönen Abend. Dankeschön, Erika. Ciao. So, liebe Leute, jetzt machen wir ein bisschen Musik und warten auf das Fernsehpublikum. Jetzt sind wir gleich alle versammelt. Das WDR Fernsehen und Radio 1 Live. Willkommen bei Domian. Schön, dass ihr Fernsehzuschauer jetzt auch da seid. Es gab eine kleine Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir haben hier schon angefangen bei 1 Live. Montag, das ist eine freie Themennacht und das bedeutet, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt über alles Mögliche, was Privates, Politisches, Gesellschaftliches, was auch immer. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich den Michael. Und der Michael ist 34. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Michael. Weswegen rufst du an? Also, mein Problem ist das Thema Spielsucht. Spielsucht? Ja. Das heißt, das ist ein riesengroßes Problem. Das heißt, du bist spielsüchtig? Ja. Wie lange schon? Das ist jetzt seit 5 Jahren. Mhm. Und ich habe jetzt gemerkt, dass da wirklich alles nur noch schlimmer wird. Und dass das wirklich auch schon übelste Sachen annimmt. Und du spielst an Automaten? Ja. Ja. Wie viele Stunden? Bitte? Ach, fast jeden Tag. Jeden Tag. Spieler da drin, ja. Du bist berufstätig aber auch noch? Ja, ich bin berufstätig, ja. Hast du schon Schulden angehäuft? Also ich habe privat jetzt die letzte Zeit, wo ich jetzt wirklich alles gezockt habe, auch ein paar Freunde gefragt und gut Geld gekriegt, das ist klar, aber das Geld war auch sofort dann weg in der Spielhalle. Hatte ich nicht ganz verstanden. Du hast Freunde gefragt? Ja, also Freunde gefragt, Familie, die haben mich da, die haben mir auch ein bisschen was dann gegeben. Wissen die, was du mit dem Geld machst? Nein. Nein. Wer weiß überhaupt, dass du spielsüchtig bist? Meine Ex-Frau. Die hat das mitbekommen. Mhm. Und ja. Seid ihr deshalb getrennt? Ja. Ja. Wir haben uns dann auch getrennt und wie gesagt, gut, dass die Schuld bei mir liegt, das weiß ich definitiv. Mhm. Ich hab gerade nicht verstanden, ob du Freundin oder Freunde gesagt hast. Hast du im Moment eine Freundin? Momentan bin ich Single. Bist du Single? Mhm. Ja. Also, ich habe jetzt noch einen Kontakt zu meiner Ex-Frau, Michael, du musst mal irgendwie ans Fenster gehen. Die Leitung bricht gleich weg. Oh. Ja. Okay. Jetzt hoffe ich wieder besser, ja. Ja. Kannst du so über den Daumen sagen, wie viel du pro Monat verspielst? Boah, also der Lohn geht definitiv drauf. Wie hoch ist der Lohn? Ich sag mal so, 2000. 2000 Euro. Ja, die gehen weg und gut, wie gesagt, dann. Du musst ja von was leben. Ja. Ja, das ist eben halt das Problem. Ja, wie machst du das? Schnorrst du dir das so zusammen, oder wie? Also ich bin jetzt seit 6 Jahren berufstätig und ich habe mir da wirklich auch gutes Geld anspannen können. Und so wie ich da eben halt in die Spielereien ging, bin ich auch an das Geld rangegangen. Achso, da gibt es noch ein Sparkonto, und an das du immer rangehst. Ja, und wie gesagt, da bin ich jetzt auch dran gegangen und da ist jetzt auch alles weg. Und war letztens wieder in der Spielhalle gewesen und wie gesagt, also das... Okay, wenn das Sparkonto leer geräumt ist, wenn du deinen Nettoverdienst von 2000 Euro, was ja gutes Geld ist, wenn du das komplett verspielst, wie zahlst du deine Miete? Tja. Du wohnst zur Miete irgendwo? Ja, natürlich, ich wohne ja auf Miete, ist klar. Aber, wie geht das? Ja, wie geht das? Ich habe mir oft Vorschuss genommen, auch auf Arbeit, und Geld geliehen von Freunden und das dann immer hinausgezögert, weil ich mir dachte, komm, das Geld kriegst du in der Spielhalle wieder raus. Lavierst dich so durch? Bitte? Ich sag, du lavierst dich so durch. Ja, ja. Dispo-Kredit vielleicht ausgereizt? Dispo, das ist alles komplett geschlossen. Also die Konten sind zu. Und das große Problem war, wie gesagt, dass ich letztens auch in der Spielhalle war und ich habe da wieder extrem viel Geld da gelassen und habe dann auch die Bereichsleiterin da hinkommen lassen, weil ich der Meinung war, dass die Geräte manipuliert sind. Das ging nicht, dass man da extrem viel Geld verlieren muss. Ja, ja, und das bringt nichts. Ne. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. An der Stelle solltest du nicht ansetzen, sondern du sollst nicht bei den Geräten ansetzen, sondern du sollst bei dir ansetzen. So wie du es jetzt gerade schilderst, Michael, es ist ja wirklich ganz klar und ganz dramatisch. Du hast deine Frau verloren dadurch, deine Ex, wie du es gerade geschrieben hast. Du bist dabei, dich finanziell zu ruinieren. Ja. Verstrickst dich immer mehr in Lügen und in Schulden. Ja, das ist richtig. Ja. Das merke ich auch selber, dass das wirklich nur noch, der Gürtel zieht sich immer enger. Hast du eigentlich Kinder? Ja. Habe ich. Die leben bei der Mutter? Ja. Wie alt sind die Kinder? 6 und 11. Und wie ist das mit der Finanzierung der Kinder? Also gut, Unterhalt an die zahle ich so oder so, das ist klar, das hat Vorrang. Ah, das geht gleich ab vom... Ja, natürlich, das geht direkt weg. Und weil ich das so haben wollte, aber wie gesagt, der Rest, bei mir ist das ja jetzt nicht so extrem, dass ich wirklich jeden Tag gehe, aber wenn ich dann einmal reingehe, dann gibt es kein Ende, dann gehst du wirklich dann komplett mit Null raus. Und Mensch, Michael, du musst was machen. Du musst ganz schnell die Notbremse ziehen. Ja. Hast du denn schon mal versucht? Hast du schon mal versucht, die Notbremse zu ziehen? Ja, natürlich. Wie hast du das Problem? Wie habe ich es versucht, indem ich mit Sport angefangen habe? Mhm. Ich habe wirklich alles Mögliche versucht, nur bei uns hier in der Stadt, hier ist überall, an jeder Ecke sind hier Spielhallen, das ist unglaublich, wirklich jetzt. Aber du warst noch nie bei einem Therapeuten? Nein, beim Therapeuten war ich noch nicht, weil ich der Meinung war, vielleicht wollen die mir irgendwelche Medikamente andrehen oder sonstiges. Quatsch, Michael. Du hast eine Spielsucht. Eine Spielsucht haben ganz viele Menschen. Das ist eine Suchterkrankung. Da gibt es hoch ausgebildete Fachleute, für die sich genau damit beschäftigen. Mhm. Das rate ich dir ganz, ganz dringend, dass du so schnell wie möglich zu einer Suchtberatung gehst und entweder vielleicht sogar in die Klinik gehst für eine Weile oder ambulant dich behandeln lässt. Boah. Ja. Dass man so weit kommt. Bitte? Dass man so weit singen muss, das ist hart. Ja, aber ich will dir sagen, wenn du nichts machst, singst du noch mehr. Und es würde dich auszeichnen, auch ein Zeichen von Mut darstellen, wenn du jetzt sagst, jetzt unternehme ich was und ich versuche mit therapeutischer Hilfe da rauszukommen. Ja. Da muss man sich das auch nicht verschämen. Nur ist es, wie es ist. Schämen müsstest du dich, wenn du das noch weiter laufen lässt. Müsstest du dich auch schämen vor deinen Kindern irgendwann. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wie gesagt, das läuft ja eigentlich alles soweit mit der Arbeit. Da bin ich immer pünktlich und keine Ahnung, was alles. Nur bis auf die Steine eben halt dann, ne? Und wie ist das überhaupt? So, sind die Kinder öfters bei dir? Ja, ich gehe die oft abholen. Ich gehe die oft abholen und unternehme mit denen auch was. Also da klappt das ja auch eigentlich alles. Mhm. Das geht wirklich dann um dieses blöde Thema, weil es eben halt das Spiel angeht, dann eben halt dann, ne? Was glaubst du denn, Michael, das hat vor 5 Jahren, ich sag mal, erst angefangen. Es gibt ja Spielsüchtige, die schon 10, 15 Jahre das machen oder noch länger. Warum hast du das angefangen damals? Ja, ein guter Kollege von mir, der hat mich mal irgendwann in eine Spielhalle eingeladen, ja komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen und keine Ahnung, was alles. Ja, bin da mitgegangen und ich wollte auch eigentlich gar nicht reingehen, weil ich mir schon damals gedacht habe, das ist ja alles nur Verarscherei, hast du eh nichts von. Und wie gesagt, bin dann rein und hab dann auch 2 oder 4 Euro reingeschmissen und hatte auch mit plötzlich direkt Glück gehabt und hab dann auch ein bisschen Geld da gemacht. Mhm. So fängst du an? Ja, und so fing das dann an. Ja, ja. Und wie gesagt, irgendwann hat man sich dann gedacht, da kam die Gier dann hoch, wo man sich gedacht hat, ach komm, man kann es ja vielleicht aus 50, 100 Euro machen, keine Ahnung, was alles, aber in der Realität sieht dann alles anders genau, aus. Genau, das ist der große Trugschluss. Das letztendlich ist es immer Verarsche. Das ist, und dann habe ich ja wirklich irgendwann die Bereichsleiterin kommen lassen, weil ich dann eben halt gesagt habe, hör mal, das kann doch gar nicht sein, dass hier Leute, das war ja nicht nur ich, da waren viele Leute in der Spielhalle, die genauso wie ich auch sich verarscht vorkam. Mhm. Und das brachte dann eben halt auch alles nichts. Dann habe ich auch eine Zeit lang eine Spielhalle angezeigt und dann kam von der Polizei ein Schreiben, wo dann drin stand, der Täter kann nicht ermittelt werden. Und ich sage, okay, weißt du was? Ich sag, nein, pumpe deine Energie lieber in dich selbst rein, dass du wirklich davon wegkommst, als dass du dich da in solchen komischen Sachen verzettelst. Michael, ich habe hier im Hintergrund immer einen Diplompsychologen. Heute ist es eine Psychologin. Die wird dir jetzt ein paar Infos an die Hand geben, wo du dich in deiner Umgebung, wo du wohnst, in einem Umfeld, wo du dich hinwenden kannst und was du konkret tun kannst. Okay. Mach es. Du kannst nur gewinnen. Und du brauchst dich nicht schämen dafür. Wie gesagt, schämen musst du dich, wenn du nichts machst. Da gebe ich dir recht. Und es ist immer noch, weißt du, du bist auch noch nicht hoch verschuldet. Ich habe hier schon mit Spielsüchtigen gesprochen, die 50, 60, 80.000 Euro Schulden haben. Domian. Ja? Entschuldige, da ich dich ganz kurz unterbreche. Ich meine, du hast ja diese Themen bestimmt ja schon oft gehabt bei dir in der Sendung, ne? Ich habe nicht verstanden. Was habe ich? Ich sag, du hast ja bestimmt in deiner Sendung bestimmt so oft diese Themen gehabt, hier mit Spielsucht angeht. Ja. So, eine ganz kurze Frage, warum kommt man gegen nicht an? Also alleine, warum kommt man nicht alleine dagegen an? Ja. Das ist bei einer Sucht immer so eine Frage. Es gibt Süchte, wo es Menschen schaffen, auch durch eigene Konsequenz und durch eigene Strenge zu sich selbst davon wegzukommen. Die meisten Leute schaffen das nicht, weil die Sucht so eine Macht hat. Da hat die Psyche so eine Macht über einen, dass man wie ein Sklave ist. Und man ist letztendlich ja der Sklave der Sucht. Also, Michael, jetzt legst du bitte auf und die Heike, so heißt meine Psychologin, die ruft dich gleich an und dann regelt ihr alles im Hintergrund. Ich drück dir die Daumen und wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Auf Wiederhören, Michael. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Gina. Guten Morgen, Gina. Hallo. 24. Genau, richtig. Du bist aber nicht Gina Lisa. Nein, die bin ich nicht. Ich glaube, die ist auch schon ein bisschen älter, ne? 24, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Egal. Gina, um was geht's? Ja, es geht um meine Mama und mich und meine Tochter. Mhm. Ja, die Problematik, also ich mache Nachtschichten, ich bin Altenpflegerin. Mhm. Die hat immer auf mein Töchterchen aufgepasst. Die Kleine ist 3 Jahre alt und hat auch dadurch dann, dass sie mich so ein bisschen in der Hand hatte, so ein bisschen den Druck ausgeübt, sag ich mal. So die Mutter hat Druck ausgeübt. Genau, mhm. Ja. So, du springst, wie ich will, ansonsten siehst du, wie du klarkommst, so nach dem Motto, sag ich jetzt mal. Mhm. Wie oft hattest du denn Nachtschicht? Wie oft kam das vor? Ich habe 140 Stunden, also 14 Nächte mache ich im Monat. Mhm, mhm. Also eine ganze Menge. Ja, mhm. So ein bisschen was. Und ja. So, und du? Ja, jetzt ist das letztes Wochenende so eskaliert. Sie hat die Kleinen dann auch immer so ein bisschen aufgestachelt. So nach dem Motto, spring so, wie ich das sage. Du machst das so, wie ich das will. Ansonsten läuft das nicht. Ansonsten sieh zu, wie du klarkommst. Ja, musste ich immer schön ein bisschen Zähne zusammenbeißen. Jetzt kam es allerdings letztes Wochenende so extrem. Da wollte mir die Kleine am Wochenende gar nicht mehr mit nach Hause geben dann. Sie meinte, ich wäre bei der Oma besser aufgehoben und so. Mhm. Sie blieb jetzt hier. Ja, und dann habe ich sie mir gepackt und dann ist halt total eskaliert. Dann stand ich erstmal allein da, sag ich mal, musste gucken, wie ich da komme. Mhm. Ja, und dann ging das immer weiter. Hatte Mama dann auch noch Lügen über mich verbreitet, wie ich über meine Oma erfahren habe, so. Ja, ich würde die Kleine einsperren zu Hause, wenn ich mich um meine Pferde kümmern würde. Oder ich habe zum Beispiel eine Schlange, allerdings verschlossen natürlich, ein Terrarium und so, kommt die Kleine absolut nicht zu. Mhm. Erzählte so rum, ich würde der Kleinen die Schlange um den Hals halten, um den Hals hängen und sowas. Die dürfte damit spielen und wollte mir die Kleine übers Jugendamt halt abnehmen. Oh. Ja. Du bist, nur mal kurze Zwischenfrage, Tierliebhaberin. Schlange, Pferde? Ja, auch. Pferde hast du? Ja, 2 Stück. 2 Pferde. Das macht genau. Aber mächtig Arbeit, denke ich so. Ja, schon. Allerdings das meiste, also Stallarbeiten und so, die laufen dann morgens, wenn die Kleine im Kindergarten ist. Na, also mit den Verpflichtungen, sag ich mal, hat sie gar nichts zu tun. Mhm. Die Diana, meine Stute zum Beispiel, ist ein ganz liebes altes Pferdchen. Das ist mittlerweile Jolinas Pferdchen. Ne? Also die führt die Kleine mit rum und so, mhm. Hat auch total Spaß daran. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich für ein Kind traumhaft. 2 Pferde. Ja, Mädchentraum. Ne? Und die Schlange, warum eine Schlange? Ja, weil ich die einfach schon immer haben wollte. Hast du die gekauft, nachdem das Kind geboren war? Oder? Ja, vorher? Die habe ich jetzt seit kurzem erst, seit 2 Monaten knapp. Und da besteht wirklich keine Gefahr, dass das Kind irgendwie in Berührung... Absolut nicht. Die ist im Terrarium. Die hole ich gar nicht raus, wenn Jolina da ist. Also nur, wenn die Kleine im Kindergarten ist. Ja. Was ist das auch für eine Schlange? Eine Boa Constrictor. Die ist schon gefährlich, ne? Das kann man für die Kleine wäre sie schon gefährlich, natürlich, wenn sie Zugang dazu hätte. Aber hat sie definitiv nicht. Ich habe der Kleine auch von Anfang an erklärt, die darfst du erst anfassen, wenn du so groß wie Mama bist. Mhm. Und das akzeptiert die auch voll und ganz. Ne? So, jetzt erklär mir doch mal, was mit deiner Mama los ist. Warum ist die so gegen dich eingestellt? Ich habe keine Ahnung. Also seit wann ist das so? Also diese Konflikte, die waren schon aus der Jugend heraus, dass wir uns mal eine Zeit lang verstanden haben und dann hat es immer ein bisschen geknallt und dann war aber auch wieder gut. Ne? Mhm. Und aber jetzt mittlerweile ist es halt so, ja, irgendwann kann man die Zähne nicht mehr zusammenbeißen, ne? Also erzähl mal weiter, dann hat sie das Jugendamt eingeschaltet? Hat sie noch nicht, nein. Also sie hat mir damit gedroht, beziehungsweise mit mir selber hat sie gar nicht das Gespräch dann gesucht. Es ging alles über meine Oma, die, was hinzukommt, schwer krank ist und die das natürlich auch sehr aufgeregt hat. Natürlich. Was auch noch die Höhe war. Ja, es ging dann alles über die halt. Und und das lief jetzt die ganze Woche. Ich habe mir dann selber Rat beim Jugendamt eingeholt, weil erstmal ich bin alleinerziehend und so. Dann hat man, wenn man so Vorwürfe hört, dann hat man natürlich erstmal schon Angst ums Kind. Klar. Allerdings wollte ich mich dann halt mal absichern und die sagten, ich hätte absolut nichts zu befürchten, weil ich habe jetzt eine Tagesmutter für die Kleine, die sie betreut, wenn ich arbeiten bin. Und also eine Nachtmutter quasi. Ja, eine Nachtmutter, genau. Ja. Gut, also du hast quasi die Kleine jetzt deiner Mutter schon entzogen. Das heißt, wenn du arbeiten gehst, ist jetzt da eine Nachtmutter. Aber dann ist das Problem doch erstmal gelöst. Das Jugendamt sagt, du hast nichts zu befürchten, du hast alles ordentlich geregelt, du gehst einem Beruf nach, du kannst dich tagsüber um dein Kind kümmern. Ja, natürlich. Also geplant ist das optimal. Das ist auch aus unserer Sicht, sage ich mal, vernünftig. Nur meine Mama, die fühlt sich halt vollkommen recht. Ich habe jetzt 2-3 Tage hatte ich dann gar nichts gehört und dann habe ich gestern zum Beispiel erfahren, dass sie sich schon so sicher fühlt ihrer Sache, dass sie mein altes Kinderzimmer schon am Umräumen ist für Jolina. Also ich weiß auch nicht, was mit der Frau nicht stimmt, ganz aber ehrlich. Kann man denn da nicht irgendwie nochmal auf vernünftiger Ebene das Gespräch suchen? Also das habe ich auch vor. Also ich habe das auch mit dieser Frau, mit der ich vom Jugendamt geredet habe, besprochen. Mhm. Soll ich auch auf der Erwachsenenebene, sagt sie, ohne dass meine Kleine halt dabei ist und halt mit einem Zeugen dabei und so, weil meine Mama, die ist halt jemand, die dreht einem auch ganz gerne das Wort im Mund rum. Mhm. Allerdings sagte die selber auch, diese Dame, dass ich halt ein bisschen Zeit ins Land gehen soll, lassen soll halt. Ne? Mhm. Also jetzt nicht nach einer Woche wieder, also Mama soll schon merken, dass sie halt damit nicht mehr weiterkommt. Ne? Ich wollte gerade sagen, genau, du hast jetzt dein Leben anders organisiert und damit hat sie sich ja jetzt erstmal abzufinden, die Mutter. Ja, ja, klar. Und es sind einfach auch so Sachen so von der Erziehungsebene her, ne? In der Zeit, wo sie aufgepasst hat. Ich sag mal, bei so Kleinigkeiten schon, wenn ich gesagt habe beispielsweise, es gibt jetzt keinen Schokoriegel vom Mittagessen, dann hat meine Mama gezielt einfach nur, um gegen meine Methoden zu wirken, gesagt, oh doch Kind, du weißt doch, wo die Süßigkeiten sind, hier hast du was. Das Problem ist jetzt nur, dass die Kleine jetzt ihre Oma vermisst wahrscheinlich. Wenn sie da Gott nicht sei so Dank im Moment noch nicht so. Das Problem wird natürlich wahrscheinlich kommen. Und ich sag mal so, ich habe auch nichts dagegen, dass die beiden sich sehen oder sowas. Um Gottes Willen, will ich gar nicht. Nur, wie gesagt, es ist halt absolutes Gift auch für mein Kind, wenn die Mama sagt so und die Oma steht daneben und die Kleine weiß ja selber nicht, was sie soll. Ne? Lebt dein, aber das dein sieht meine Mutter absolut nicht ein. Ja. Lebt dein Vater auch noch? Oder? Nee, der ist keine Ahnung wo. Ach so, die leben auf jeden Fall nicht zusammen. Die sind nicht zusammen. Deine Mutter. Und, Ach, meinst du jetzt mein Vater? Dein Vater, ja. Mhm. Mein Vater, ja, das ist auch so eine Geschichte. Den kenne ich erst seit letztem Jahr. Den hat sie mir bis letztes Jahr verschwiegen. Ich dachte eigentlich, dass ein ganz anderer mein Vater wäre. Mhm. Hab den auch gesucht, und weil der ist gegangen, als ich 11 war. Und sie hat das jedes Jahr mitgekriegt, wie ich den gesucht habe. Und hat gar nichts gesagt. Und durch Zufall habe ich jetzt letztes Jahr meinen leiblichen Vater kennengelernt. Und als ich sie damit konfrontiert habe, warum sie das denn gemacht hat, kam nur zurück, was ich denn in ihrem Leben rumschnüsseln würde, würde mich doch gar nichts angehen. Wir haben also einen Vaterschaftstest gemacht und das war auf der Hand, dass das mein Papa ist, aber da geht sie gar nicht drauf ein. Das sagt ja auch viel über deine Mutter aus, diese Geschichte. Ja. Ich finde den Ratschlag der Frau vom Jugendamt sehr klug, wenn sie sagt, lassen Sie erstmal etwas Zeit ins Land ziehen und machen Sie Ihr Ding und dann gucken wir mal weiter. Es steht ja, noch hat deine Mutter sich ja nicht beim Jugendamt gemeldet. Nee, sie sagte auch, ich soll, weil ich hatte, meine Frage war auch, ob ich von mir aus zum Jugendamt gehen soll, weil es waren ja auch diese Lügen allein schon, dass ich meine Tochter einsperren würde oder mit meiner Schlange oder so. Aber das hast du jetzt gemacht, du warst ja beim Jugendamt. Genau, allerdings unabhängig erstmal von unserem Jugendamt, das war vom anderen Kreis das Jugendamt, um einfach mal Profirat einzuholen. Und die sagte selber, ich soll nicht von mir aus, meistens sind das nur leere Versprechungen, ich soll es einfach drauf ankommen lassen, bis sich meine Mama mit dem Jugendamt in Verbindung setzt. Okay, dann machst du genauso. Und sie sagte, dann hätte, genau, ja. Ja, das würde ich genauso machen und wäre an deiner Stelle, wenn das alles so stimmt, wie du es gesagt hast, und ich zweifle das nicht an, wäre ich auch sauer auf meine Mutter. Du hast schon ein schweres Leben überhaupt. Du bist berufstätig, Nachtarbeiterin, alleinerziehende Mutter. Und dann so viel Knüppel dir zwischen die Beine zu werfen, finde ich schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen, dass es überhaupt was so wehtut. Ich sag mal, die Lügen, die im Prinzip, mich hat nie interessiert, was jemand über mich sagt. Aber dass die eigene Mama ist, ne? Weil ich denke mir immer, ich bin doch auch noch ihr Kind. Warum macht die das, ne? Absolut, absolut. Aber jetzt ist, du hast das zwar geregelt jetzt mit der Nachtmutter, aber du musst die Kosten ja tragen. Ja, klar, ne? Weil ich vermisse sie natürlich. Nichtsdestotrotz, das ist meine Mama, ich vermisse sie. Ne? Mhm. Ich habe auch meiner Oma gesagt, weil meine Mama selber, die will nicht mehr mit mir sprechen. Ich im Moment unter den Umständen auch nicht mit ihr. Aber ich habe zur Oma gesagt, weil sie sagt, Mama vermisst das Kleine, gibst du ihr doch, ihr müsst euch auch gar nicht dabei sehen. Ich habe gesagt, erstmal soll sie diese Lügen über mich aufräumen. Gina, lass jetzt etwas Zeit vergehen und die Sache, vielleicht beruhigt die Sache sich wieder. Du hast alles gut organisiert und das ist das Wichtigste. Ist meine Meinung. Ja. Ich hoffe, dass sich das vielleicht dann doch wieder irgendwie einrenkt. Ich würde es dir sehr wünschen, eurer Familie, der Kleinen natürlich auch. Ja, das ist lieb, danke. Alles Gute. Darf ich noch kurz jemanden grüßen? Nee, nicht so gerne. Dann werden wir hier zur Grußsendung und dann fangen alle damit an. Okay, alles klar. Ja, sehr nett, dass du es akzeptierst, Gina. Tschüss. Na, kein Problem. Ciao. Okay, tschüss. So, ihr Lieben. 1.34 Uhr haben wir. Und das hier ist unser Thema Mittwoch. Mittwoch heißt unsere Sendung und das Thema heißt Skrupellos. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die selbst schon extrem skrupellos waren oder vielleicht sogar zurzeit sind, wenn ihr euch selbst so einschätzt, die zum Beispiel eine schlimme Straftat begangen haben oder die Menschen übelst hintergangen, belogen oder betrogen haben. Und natürlich wie immer bei solchen Themen möchte ich gerne auch mit der anderen Seite sprechen, nämlich mit Opfern von sehr skrupellosen Menschen. Habt ihr in eurer Umgebung skrupellose Menschen? Vielleicht euer Partner, euer Freund, eure Freundin oder vielleicht in der Familie? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, am Mittwoch gerne, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Skrupellos, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Gudrun. Gudrun ist 82. Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Liebe Gudrun, ja? Weswegen rufst du an? Ja, ich habe zwei Puppen. Zwei Puppen? Ja, ich habe zwei Puppen. Und schon lange. Irgendwie, weiß ich, hatte die eine mal gekauft und die andere dazu. Und wie das denn so ist, gefiel mir eben. Aber sind keine Puppen aus Kindertagen? Das nein, nicht. Du hast die später nein. gekauft. Ich habe die später gekauft, weil ich irgendwie in so einem Laden war und die mich angesprochen haben und ich dachte, das passt gut, wenn ich so etwas auf ein Sofa setze. Ah ja, okay, verstehe. Nicht? Und das sieht dann irgendwie dekorativ aus und so weiter. Mhm. Ich habe viel Figuren, Holzfiguren und so weiter. Ich finde sowas irgendwie schön, wenn man das zu Hause hat und die hatte ich noch. Mhm. Ja, jetzt ist das Problem, da ich ja nun doch schon etwas älter bin. Und ich hatte jetzt vor kurzem eine sehr starke Grippe und so weiter, also es war schon schlimm. Mhm. Da kommt natürlich das Gefühl auf, du stirbst ja bald. Und ja, was hinterlasse ich? Das ist meistens ja gut, ich habe einen Sohn, aber der ist selbstständig und ist auch schon älter und der kommt allein im Leben zurecht, da brauche ich nicht mehr. Meine Enkelinnen sind alle gut versorgt, ist auch nichts. Und irgendwie, Gott sei Dank, dass ich keinen Hund, keine Katze, keinen Vogel habe, das wäre ja noch schlimmer. Das habe ich früher gehabt und ich habe gelitten wie ein Tier, wenn die gestorben sind. Also das geht gar nicht bei mir. Geht nicht. Und jetzt habe ich die Puppen. Ich habe mich irgendwie, ja, weil ich alleine lebe. Du machst dir Gedanken darüber, wem du die Puppen vermachst? Ja. Was wird nach meinem Tod? Kommen die in einen blauen Sack und dann in den Müll? Sind das jetzt materiell sehr wertvolle Puppen? Nein. Keine Antiquitäten nein, oder so? Nein. Ganz einfache normale Puppen, die ich auch in einem Haus gekauft habe, die Puppensachen verkaufen, Möbel verkaufen, Kindersachen verkaufen verstehe. Und so weiter. Die habe ich nur gesehen und ja, also ich bin ein bisschen crazy im Kopf, das weiß ich selber. Ja. Sind die Puppen, wie wichtig sind diese Puppen für dich? Jetzt im Augenblick, früher nicht. Das waren Puppen, die haben da gesessen, Dekorationen waren schön. Und jetzt ist es nur so, irgendwie, weil ich niemanden habe, mit dem ich reden kann und Sorgen teilen kann und fürchterlich, jetzt fange ich gleich an zu heulen. Nee, das ist schon völlig okay. Das heißt, du unterhältst dich mit den Puppen auch ja, und sprichst, also wenn, erzählst denen Sachen. Ja, nicht regelmäßig, aber wenn ich irgendwie Angst habe, dass ich sage, pass mal auf, könnt ihr mir irgendwie helfen, gib mir mal einen Rat oder gib mir mal einen Tipp oder sowas. Hast du den Puppen Namen gegeben? Nee, ich habe keinen Namen. Wir heißen Puppe. Puppe 1 und Puppe 2. Ja. Das kann ich verstehen. Das, viele Menschen haben ja auch dann Kuscheltiere oder irgendwie irgendwelche persönlichen Gegenstände. Du hast aber gerade so im Beilauf gesagt, es gibt Enkelinnen. Ja, wären die nicht? Ja, nee, die eine, die habe ich schon gefragt und so weiter. Sagte mein Freund, die wohnt mit ihrem Freund zusammen und sie hatte selbst eine. Und da hat der Freund gesagt, jetzt muss die Puppe aber mal weg hier im Schlafzimmer, ich will das nicht immer haben. Und da hat sie die Puppe eingepackt, nicht weggeschmissen. Aber sie hatte schon mal wahnsinnig viel Stofftiere bekommen von meinem Sohn, das ist der Papa. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die alle heißen. Wir haben gesucht, die ganzen Puppen, damit sie die kriegte, auch diese Stofftiere und hat so weiter. Hat sie sich darüber gefreut? Ja, natürlich. Und wie? Und wie alt ist die Enkelin? Die ist 26. Ja. Gibt es eine Enkelin oder zwei? Zwei. Und die andere, die ist 10. Ach, 10? Na, das ist doch super. Ja. Aber da ist die Mutter dagegen und so weiter. Und die will sowas gar nicht haben. Und die ist auch nicht so... Die ist nicht so liebevoll. Das ist eine kleine Zicke. Weißt du, Gudrun, was ich glaube? Das Problem, was du jetzt ansprichst, exemplarisch für deine Puppen, haben sehr viele alte Leute, wenn es so um ihre persönlichen Gegenstände geht, wenn sie sich Gedanken darüber machen, was passiert damit, wenn ich tot bin. Ich mag diese Gegenstände sehr gerne und irgendwann fliegen die unter Umständen auf den Müll und das bricht den alten Leuten das Herz. Ja, genau so. Ja. Aber das ist in der Tat ein großes Problem. wenn du das nicht zu Lebzeiten gut regeln kannst, besteht natürlich die Gefahr, dass die Sachen wirklich weggeschmissen werden. Ja. Und das war mal bei dir in der Sendung, war eine junge Frau, die hatte auch wahnsinnig viel Puppen und hat extra ein Zimmer für die Puppen eingerichtet. Mhm. Richtig ein Zimmer und geht hin und spricht mit denen, mit der einen mal und mit der anderen mal und so weiter. Und nur ich war also einfach nicht schnell genug, mir irgendwie was zu merken. Ich hatte später, das waren schon Wochen später, bei euch in der Redaktion angerufen. Ich sag, könnt ihr da nachgucken, was das für eine junge Dame war? Mhm. Und ihr werdet mir die Telefonnummer natürlich nicht geben. Das kann man ja nicht von jedem die Telefonnummer kriegen. Mhm. Aber ich sag, meine Telefonnummer hinterlassen bei der. Und man hat mir gesagt, machen wir. Es hat aber keiner zurückgerufen. Nun kann das aber auch nichts geworden sein. Kann sein, das weiß ich jetzt. Deine Puppen wohnen im Wohnzimmer. Ja. Die werden abends nicht ins Bett, in ein Puppenbettchen gelegt oder sowas? Nee. Die liegen im Wohnzimmer, kriegen eine Decke zwar über. Ne? Ach so, das machst du schon. Ja, doch. Da. Also du umsorgst die wirklich quasi wie ein Haustier oder wie... So wie ein Haustier, auch mehr wie vielleicht wie so ein Baby macht man vielleicht ein bisschen mehr. Gut, und gibt es denn niemanden irgendwie so in der Nachbarschaft, dem du eine Freude machen könntest? Nein. Dann könntest du die Puppen vielleicht in ein Kinderheim vermachen. Ja, aber da muss man auch, ich möchte aber die Leute wissen. Ich meine, das ist so, dass ich habe wenig Vertrauen zu Menschen. Ich lebe ja noch schon lange, ne? Und habe gute und schlechte kennengelernt. Mhm. Und ich habe wenig Vertrauen dazu. Und ich weiß zum Beispiel, dass man Jungs keine Puppe geben darf. Die reißen die Köpfe ab. Das ist nun mal einfach so. Und die meinen das auch nicht böse. Aber die wollen untersuchen. Die haben ein anderes Gefühl dafür. Weißt du was? Ich würde an der Stelle... Wo wohnst du? In einer Stadt oder auf dem Land? Stadt. In der Stadt. Da wird es ja irgendwo ein Kinderheim geben. Ich würde einfach mal an der Stelle anrufen und vielleicht mit einer netten Dame das mal besprechen. Ja. Und vielleicht sagt die, das ist total nett von Ihnen, schreiben Sie es auf, wir wünschen Ihnen noch ein langes Leben, aber wenn es dann mal passiert, wir freuen uns und wir werden dafür sorgen, dass die Puppen dann auch dass sie gut behandelt werden und gut dahin kommen, wo sie hin sollen. Naja, dass sie einfach, also es tät mir leid, wenn die einfach in den Müll kämen. Also, eben, deswegen sage ich das so. Du kannst das doch sicher gut dann am Telefon organisieren mit doch, so einer. Das ginge. Ja. Aber am liebsten hätte ich das natürlich, wenn ich so eine Dame kennenlerne, die Puppen als Lebensinhalt nimmt. Ich habe das gehört von Japan. Die nehmen ihre Puppen mit, das sind reiche Leute, die nehmen in Flugzeug, alles Mögliche. Die reisen mit denen. Du hast Interessantes gerade gesagt, die Puppen als Lebensinhalt nehmen. Ja. Das heißt, die sind schon für dich was ganz Wichtiges, um die Einsamkeit auch zu bewältigen. Ja. Ja, verstehe. Ja, so etwas, dass ich weiß auch, dass die so irgendwie in der Richtung so ein bisschen eigenartig sind. Weißt du was, Gudrun? Ja. Ich finde dich sehr sympathisch. Und ich glaube, dass du wirklich exemplarisch sprichst für viele alte Menschen. Und ich sage immer, wir sind ja kein Flohmarkt und wir sind ja keine Pinnwand, wo man irgendwas hinheften kann. Nee, aber ich möchte eine Ausnahme machen. Wenn sich vielleicht eine alte Dame oder irgendjemand angesprochen fühlt, der kann gerne uns mailen und dann stellen wir den Kontakt zwischen euch beiden her, okay? Ja, meine Telefonnummer ist, habe ich ja gesagt. Ja, das geht schon. Okay. Das könnte ich ja anbieten, mehr kann ich nicht machen. Nein, ich weiß auch nicht, also ich habe kein E-Mail, ich bin da, also ganz von der alten Sorte, wenn ich irgendwie was machen will. Okay, wir haben ja deine Nummer und da kann man die Kontakte herstellen. Ich bin sicher, dass was Interessantes dabei rauskommt. Ja, man muss es versuchen. Also wenn ich sitze und jaule, da kommt nichts. Aber wir wollen ja hoffen, dass du noch sehr, sehr lange lebst. Und ich hatte eine Lungenentzündung. Oh, das war natürlich heikel. Ja, das war heftig. Das war wahnsinnig. Aber heftig. Jetzt wirkst du wieder ganz fit. Ja, ich... Bist du denn sonst auch so ganz gut dabei? Ja, also ich fühle mich, wenn ich jetzt erstmal wieder, der Arzt hat gesagt, mal langsam laufen und nicht immer zum Sport rennen, mal ganz langsam anfangen, ne? Ja, ja. Und wenn das ist, gehe ich auch wieder zum Sport, da bin ich ja wieder richtig normal draußen und so weiter, bewege mich überall. Ich habe auch Freunde, Bekannte, alles, also so ist es nicht, dass ich allein zu Hause sitze. Aber noch mal und zum wir zum haben Sparclub und sowas alles und das ist alles ganz lustig. Nur jetzt, wie gesagt, wenn man so eine Krankheit hat und der Arzt sagt, wir müssen dann für sich ins Krankenhaus. Ich sage, nee, Herr Doktor, das machen wir mal nicht. Und dann kommen einem solche Gedanken. Ja, ja, dann denkt man ans Ende. Ja, klar. Noch eine Frage zum Thema Einsamkeit. Ist das Verhältnis zu deinem Sohn nicht so ganz gut? Er ist ganz anders als ich. Er ist einfach ein ganz normaler junger Mann, ganz normal. Na, so jung wird er auch nicht mehr sein. Nee, der ist über 50. Ja. Aber ganz normal ist er nicht unbedingt schlecht. Ja, nur mein Sohn hat irgendwie ein Problem mit mir. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe so einiges durchgemacht. Und er ist der Jüngste. Noch ein Älterer, der war 4 Jahre älter. Mhm. Und als er damals so 16 war, ist er mit dem Mofa gefahren. Ja, mein Mann hat ihm Mofa gekauft. Ist eine andere Sache. Und man hat ihn überfahren. Ach, ja, das war heftig und das hat sich da von meiner Familie leider Gottes keiner um mich gekümmert. Also es gab zwei Kinder, zwei Söhne. Ja, und vorher zwei Mädchen waren fehlgeboren. Und wie lange ist dein Mann schon tot? Nee, der lebt noch. Ach, der lebt noch? Ja, wir leben getrennt. Ach so. Ja, ach so. Wir leben in zwei Wohnungen. Jeder hat eine Wohnung. Mhm. Und ich komme mit ihm. Aber du sagst, der ist so normal. Ja, der ist normal. Nee, ich meine, dein Sohn ist sehr normal. Das heißt, deshalb habt ihr keinen guten Kontakt. Ja, weil er eifersüchtig ist auf den älteren Bruder, der tot ist. Ich hätte den lieber gemocht. Ach so, das zieht sich durchs ganze Leben jetzt. Ja, leider. Und das stimmt nicht. Der Lütte war immer, der war niedlich und putzig. Und ich habe den genauso lieb. Es kann sein, als der Ältere tödlich verunglückt ist, ich war down, ich war fertig. Mhm. Das ist ganz normal. Und ich wollte mir damals auch das Leben nehmen und den Kleinen mitnehmen und was nicht alle. Ne? Aber solche Gedanken waren dann auch schnell wieder weg. Und dieser Schmerz, ich konnte mich gar nicht so um den Kleinen kümmern, bis ich das überwunden hatte. Verstehe. Ne? Das ist eine komplizierte Geschichte wahrscheinlich, die wir gar nicht jetzt genauer beleuchten können. Naja, aber klar. Mein Angebot steht, wenn sich jemand meldet, werden wir uns bei dir melden, okay? Okay, danke. Alles danke, Gute, du. Liebe Gute. Aber du bleibst uns erhalten, ne? Nur bis Dezember noch. 16. Dezember. Ja, du warst aber eine Hilfe für viele Menschen, ja? Dankeschön, dass du sagst. Vielen, vielen Dank. Liebe Gute und alles Gute. Alles, dankeschön. Tschüss, danke. Ciao. Und hier ist der Christoph, 37. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Domian, ich grüße dich. Ich freue mich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Es blubbert so ein bisschen. Was machst du? Ui. Ja, nicht blubbern. Nee, wie gesagt, ich habe ja gerade mit den Kollegen gesprochen. Schnell zum Punkt kommen, also ganz schnell jetzt. Also ich sehe dich hier, ich bin in den Philippinen und ich sehe dich hier im WDR, im schöner Fernseh, so ein Livestream im Internet. Ach, ich habe mich gewundert, dass dich noch gibt. Ich war total überrascht, weil ich kenne dich von früher, weil ich ja auch aus Köln komme. Ja. Also vor Jahre, da dachte ich mir, Mensch, wunderbar, jetzt kannst du noch mal was zu dem Thema sagen. Also mein Thema ist zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt auf den Philippinen bin, seit knapp 7 Jahren, wir haben einen neuen Präsidenten bekommen und dieser Präsident, der geht also radikal gegen Drogendealer, also ich meine jetzt Drogenbosse vor und der will auch wieder die Todesstrafe einrichten und ich persönlich finde das gut. Ne? Also in dem Falle. Jetzt nur, ich habe die deutsche Zeitung verfolgt, ich lese auch die amerikanischen Zeitung, aber die Sachen werden da alle total missinterpretiert, was ich total nicht verstehe. Das wird also so verstanden, dass quasi jeder, der kriminell ist, jetzt erschossen wird, was hier überhaupt nicht stimmt. Gut, ich glaube, so genau haben die Leute das noch gar nicht verfolgt hier in Deutschland, in den Philippinen. Okay. Ich höre es jetzt auch gerade zum ersten Mal, dass der Präsident in den Philippinen. Ja, wir haben gerade andere Probleme hier in Europa. Du weißt es wahrscheinlich mit Brexit. Erzähl mal. Naja, England will aus der EU raus. Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Der neue Präsident will die Todesstrafe einführen für Leute, die mit Drogen handeln. Also die Großhändler, also die nennen das hier Drogenlords quasi. Also jetzt nicht den Konsum, also bei den Konsumer ist es so, die Konsumer möchte ja ganz gerne, dass die halt in Rehabilitationskliniken kommen und. Mhm. Es geht eigentlich wirklich nur um diese wirklichen Drogenlords, weil die machen hier so eine Art Droge, ich frage mich nicht genau, ich bin jetzt kein Experte, ich nehme es halt nur an, das nennt sich hier Shabu, das ist eine Art Synthetikdroge. Ich selber persönlich habe nie Drogen genommen, ich verfolge das immer nur es eben, und diese Lords, die dann unheimliches Geld waren, sind ja auch teilweise Leute aus der Politik, sind ja mittlerweile schon 3 Generäle, wo er das gesagt hat, sagt er, ich weiß, was ihr macht, ich weiß, dass ihr eure Finger spielt, tretet zurück und... Glaubst du denn, dass er... noch eine Frage zu diesem Präsidenten. Bitte. Ist der demokratisch gewählt worden? Absolut, mit 15 Millionen Stimmen. Okay. Ich habe gesehen, wie die... Du, Domian, es kommt ja der Hammer. Ich habe gesehen, wie die Leute, also das haben sie bei uns im Fernsehen gezeigt, ne, wie die Leute da, die konnten kaum gehen. Ich habe Leute gesehen, die haben keine Arme gehabt, die haben keine Beine. Ganz einfach, weil hier Versicherungssystem und Krankensystem ist nicht so ausgereift jetzt wie in Deutschland oder sonst wo. Das heißt, wirklich verkrüppelt. Die haben sich da auf allen Vieren zu diesen Wahllokalen dahin geschliffen. Und ihn gewählt, das heißt, er ist ein Hoffnungsträger. Absolut, richtig. Ja. Und der hat auch Davao, ich muss das ganz kurz sagen, Davao, also die Insel, wo der fast, ich glaube, 14 Jahre mehr war, das ist eins der, auf Deutsch jetzt, die, wo die wenigstens Kriminalitäten sind, was mit, wir haben, das ist das einzigste, die einzige Insel mit ein richtiges 9-11-System, das heißt, wo, wenn da was passiert, da ist innerhalb von, genau wie in Deutschland, 5 Minuten Krankenwagen und es sind also... Okay, also hat jetzt will er die Todesstrafe einführen für die, wie du es gerade erklärt hast, für richtig. Die betroffenen Personen. Warum will er das machen? Weil das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, das Land zu reinigen, weil es ist einfach zu viel Korruption und das geht ja bis in die Regierung. Guck mal, zum Beispiel in den Knast in Manila, in diesem größten Knast, ne, da hat zum Beispiel wie nennt sich das? Wer da für dieses ganze System, Strafsystem zuständig ist, die haben da große Drogen, also das waren richtige Drogenlabors im Knast. Okay. Ist unglaublich. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man mit diesem drakonischen Mittel etwas bereinigen kann. Die Tendenz auf der Welt geht ja dahin, dass man die Todesstrafe ächtet. Zumindest in den westlichen Ländern. Du kommst aus Deutschland, du weißt, wie hier richtig. Darüber gedacht wird. Wir können ja froh und glücklich sein, dass wir in Deutschland, in Europa keine Todesstrafe mehr haben. Es ist ja eigentlich ein rückwärtsgewandtes Justizdenken, wenn man die Todesstrafe einführt. Die Entwicklung, der Fortschritt ist doch eigentlich, dass man sich davon löst, dass man andere harte Strafen findet für Leute. Dominant. Und die Gefahr besteht ja gerade bei der Todesstrafe, das haben wir ja in Amerika nur oft genug gesehen, dass auch unschuldige Leute unter Umständen getötet werden und es sich hinterher herausstellt. Aber Domian, das Problem hier ist, die Leute sind teilweise, und das ist jetzt die Wahrheit, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ein Problem ist, die sind so unterentwickelt, die können gar nicht gut von schlecht unterscheiden und die erschießen dich für ein Handy, was vielleicht nicht mehr wie von mir aus 10 Euro kostet. Die sind so gewalttätig, teilweise, weil sie einfach nicht denken können. Und du meinst, die werden dann von einer solchen möglichen Todesstrafe abgeschreckt? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Da sind schon einige Drug-Lords, die schon gesagt haben, die ihre ganze Drogenküche zum halben Preis verkaufen, weil sie nichts mehr damit zu tun haben wollen oder sich sogar selbst gestellt haben. Das wirkt wirklich. Es hat funktioniert. Ich sehe es. Christoph, wie hast du dich denn verändert? Hast du früher, als du in Deutschland gelebt hast, unter Umständen die Todesstrafe auch für richtig gehalten? Gute Frage. Ja, kann ich jetzt nicht so beantworten, weil das soziale System, die Menschen in Deutschland oder in einem USA oder in einem Land, wo dieser ganze soziale Prozess viel besser aufgebaut ist, das ist hier einfach nicht so. Die Leute hier deswegen, haben einfach... Ja, deswegen frage ich es, weil ich dachte, dass du vielleicht durch deine Erfahrungen oder auf den Philippinen eher vielleicht auch eine härtere Entwicklung gemacht hast in deiner Meinungsbildung. Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht so, also wie gesagt, was ich teilweise auch, was du angesprochen hast, in Amerika gesehen habe, aber es ist einfach so, in Deutschland habe ich das nie so realisiert, als ich da war, da gab es das nicht, was ich hier gesehen habe. Wie gesagt, ich habe gesehen, ich war bei McDonald's, da hatte ich auch selber persönlich mal die Bild-Zeitung angerufen, da haben sie um 3 Uhr morgens haben sie da, das war einen Deutschen erschossen und daraufhin hatte ich auch angerufen gehabt und der hat sich da einen Hamburger gekauft, weil da irgendwelche Idioten da auch einen Konflikt hatten, auch wieder mit so Drug-Dealer, das war aber ein Franzose und keine Ahnung und sonst jemand. Und die hatten sich da wegen so ein paar Mädels, hatten die sich da eine Haare gehabt und daraufhin sind die dann abgedackelt mit ihren Motorrädern, hier fahren die überall mit diesen komischen Motorbikes wie in Thailand ähnlich und sind dann wiedergekommen, alle mit ihren Pistolen und sind dann durch McDonald's gerannt und haben da jeden erschossen, der halt quasi oder versucht zu erschießen, der weiß war. Okay. Und dass die sich da gerettet haben, die sind, haben sich da auf Toilette eingesperrt, das war's. Ja. Gut, wir alle kennen jetzt nicht so detailliert die politischen Verhältnisse auf den Philippinen. Ich muss sagen, ich bin froh über jedes Land, das die Todesstrafe abschafft, weil ich das für eine kulturelle Entwicklung der Welt erachte, dass es keine Todesstrafe mehr gibt. Aber du hast deine Meinung dazu und hast dich jetzt hier vom anderen Ende der Welt bei uns gemeldet, was ja schon schräg ist. Wenn ich dich noch fragen darf, was machst du auf den Philippinen? Also ich bin Marketinganalyst für BMW, ich arbeite für eine Firma in den USA und ich betreue fast 560 Dealerships in Deutschland und das ist eigentlich das, was ich mache. Die haben quasi für jedes Land einen Marketinganalyst, für England, für Italien und das heißt, das es fahren halt viele BMWs auf den Philippinen herum? Nein, ich arbeite ja für Deutschland. Also meine Firma, wofür ich diese Analysen mache, die ist in Amerika, die ist in den USA, in New York und die werden dann übersetzt und dann werden die da runtergeschickt jeden Abend quasi, aber die Analysen gehen Deutschland. Man spricht dann halt mit den Kollegen, wenn zum Beispiel ein neues Fahrzeug rausgekommen ist und fragt man, was sind die Schwächen, was sind die Reklamationen, wie das passiert. Und dann machen die dann halt ihre, entscheiden sie dann, das wird dann Ende des Jahres nach BMW übergeben, dann entscheiden sie halt, ob mehr Fahrzeuge weniger oder was da geändert wird. Wesentlich billiger als Christoph, wenn da. Bitte, ja. Ich danke dir für den Anruf aus der Ferne. Wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Und ich danke euch auch. Auf dass dir nichts passiert da unten. Tschüss. Nein, ciao. Dir auch nicht. Und viel Spaß noch. Danke schön. Bye-bye. Und hier ist der Mirko. 39. Guten Morgen, Mirko. Ja, hallo, Mirko. Freut mich, dass ich mal durchkomme. Ich bin Domian, du bist Mirko. Ja, ich höre schon deine Sendung und gucke schon seit 96, wie ich damals 3 Jahre in der Lehre war, in der Ausbildung. Ja. Ah, da konnte ich nicht immer so einschlafen. Ich habe dann bis 2 Uhr deine Sendung immer gehört und dann musste ich dann wieder um 4 Uhr aufstehen. Mhm. Aber jetzt was anderes. Ich bin ein großer Schimanski-Fan. Ah, ich verstehe. Die Nachricht hat dich wahrscheinlich wie uns alle umgehauen gestern, als wir das gehört haben, dass er gestorben ist. Ja, und vor 3 Jahren, da hat er noch Filmaufnahmen gemacht hier in Duisburg, im Ruhrort, Mühlenweide. Mhm. Da war der 75 und da war, glaube ich, der letzte Film oder der vorletzte Film. Hast du ihn da live gesehen? Ja, habe ihn live gesehen, ja. Ich hatte nur meine Kamera wieder nicht mitgehabt, ne? Nur mein Handy und Warum warst du so ein großer Fan, oder bist du ein großer Fan von Götz-George? Ja, weil ich damit aufgewachsen bin. Ne? Also ich habe früher in Hofeld gewohnt, wo es noch schön war. Und da habe ich immer die Aufnahme mal, als kleiner Junge mal habe ich die beobachtet, wie die Aufnahmen, wie der Tanner noch gelebt hat. Mhm. Kennen Sie Tanner? Ja, klar. Und da haben sie mal den großen Wohnmobil gehabt. Und dann sind sie kurz rein, wenn die Pause war, haben sie nochmal nachgeschminkt, wieder raus und hat er mich immer, wie ich noch klein war, war ich 10, 11. Mhm. Immer um den Kopf. Na, bist schon wieder hier. Verstehe. Das ist eine gute Erinnerung, eine schöne Erinnerung. Ja, ich habe ja so noch VHS-Kassetten und alles und DVD-Filme und alles. Was hast du gemacht, als du jetzt die Nachricht gehört hast? Ja, ich war schockiert erstmal. Ne? Okay, er war jetzt nicht so jetzt. Er war ja schon 77, ne? Mhm. Gut, aber ja, er hatte wohl eine etwas kompliziertere Herzoperation. Aber ansonsten wusste ich nicht, dass er angeschlagen ist. Das war mir nicht so, mir erst war das nicht so klar. Nee, dann bin ich heute, also nach Ruhrort. Da ist so eine Gasse, die wurde nach seinem Namen benannt, ne? Ach, da gibt's. Das wusste ich gar nicht, dass es da eine Gasse gibt, die verstehe. Und? Was hast du da gemacht? Da waren noch Kollegen von ihnen, also die haben noch ein paar Filmaufnahmen. Ich habe da so noch ein paar Bilder von mir, also jetzt ein paar Bilder vom Schimanski, die habe ich so in der Folie, da habe ich die aufgeklebt und die haben das aufgenommen und habe ich dann eine Kerze hingestellt. Du hast eine Kerze in die Gasse gestellt? Nein, Das Namensschild. Achso, ein Namensschild, okay. Also wo die... Okay, aber das Namensschild steht ja in der Gasse. Ja, da sind noch ein paar Blumen und so, aber was ein bisschen enttäuschend ist, ich war der Einzige da, ne? Mhm. Gut, wissen ja vielleicht auch nicht so viele. Nee, da wollte ich gerade gehen und auf einmal kamen dann hier vom WDR, die Kollegen von Ihnen. Mhm. Ja, und dann bin ich erstmal da geblieben, ne? Drei, vier Stunden. Drei, vier Stunden? Dann haben sie mich interviewt und bla bla bla und... Du bist aber ein richtiger Fan. Das ja, ich bin ein super Fan von, ja. Und... Mirko, uns tut es allen leid, dass er nicht mehr bei uns ist. Großer Schauspieler ist von uns gegangen. Aber ich sag mal, die Filme leben weiter. Absolut, die werden wir noch viele, viele Jahre sehen und Freude daran haben. Die Sendung ist vorbei. Danke für deinen Anruf. Alles Gute, Mirko. Okay, und... ich muss leider Schluss machen, Mirko. In der Technik, Benjamin Fließ. Bis morgen, 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dann, ciao.